Moin, moin, eins Klor. Was ist los, sind die da? Also mir geht das wunderbar. Slang können wie all rappen ist ein Ding. Du fuff die Pants, die lustige Sinkring. Swag to the butt, you're bling bling. Wie klingt das LSD mit 20? Aber eigentlich ist all ob stay. So ein Krampf finde ich okay. Man ist ja alt, ist so redde widde. Und so rappig ist so gut das Fidde. Liga ist ich so und durch ist Fidde. Kann Mut löbt. Kann Mut löbt. Kann Mut löbt. Kann Mut löbt. Kann Mut löbt. Kann Mut löbt. Kann Mut löbt. Kann Mut löbt. Löbt. Löbt. Guten Tag, was ist los? Ach, was mich echt bloß? Hol die Frucht nicht mit raus. Steht der Dach gerade wieder Bach auf. Mit einem Bittenwurm und einem Bittenwurm. Wie kriegt das immer noch die Rede in Kopf? Wann ich will Erfolg, mir bin ich Insatz. 500.000 Fans, Bats. Du sagst Beef, wie sehr ich knatz. Die hat überhaupt nichts zu sagen. Worum will der Teen ihn checken? Muss die Mohren wirklich to laggen? Kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt, löbt, löbt. Löbt gut, wenn ich molle, das schlecht. Ab und zu, da das not, da löbt sich recht. Ab und an löbt das gut, wenn ich molle, das schlecht. Ab und zu, da das not, da löbt du recht. Kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt, kann Mut löbt. In das Lied hab ich gar nichts verstanden, hätt keinen Markt. Löbt.